Wer zu sehr an Materie klebt, der wird bequem. Der wird abhängig von Zahlen und Wachstum auf dieser Ebene. Damit plädiere ich keineswegs dafür, ihr komplett zu entsagen, denn aus meiner Erfahrung bringt auch das meistens keinen Frieden. Materie ist nicht unser Feind. Sie will nur sinnvoll genutzt und geachtet werden. Also, wie können wir das Stierprinzip weise für ein Leben in Fülle und Freiheit nutzen? Genuss. Indem wir beginnen, das, was wir heute haben, achtsam zu genießen. Wenn ich mit manchen Klienten an ihren Existenzängsten arbeite, stellen sie oft erstaunt fest, dass sie vor lauter Angst vor einem eventuellen Verlust in der Zukunft den Reichtum ihrer Gegenwart komplett ausblenden. Doch Fülle kann nur hier und jetzt erfahren werden, niemals morgen oder gestern. Ich kenne wirklich Menschen, die können ihre Kugel Eis nicht in Ruhe genießen, weil sie beim Schlecken voller Bedauern daran denken, dass es gleich wieder vorbei ist. Interessanterweise reift unser Vertrauen, dass auch morgen genug da sein wird, wenn wir lernen, intensiver das Heute zu leben. Denn so erfahren wir bewusst, dass alles, was kommt, wieder geht, aber eben auch immer wieder etwas Neues kommt. Wer aus Angst festhält, kann das, was er hat, nicht genießen und seine Hände sind nicht offen für mehr. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist für mich die vielleicht mächtigste geistige Tugend. Dankbarkeit lenkt deinen Fokus auf den bereits vorhandenen Reichtum. Und so erfährst du ihn intensiver. Dein Unterbewusstsein wird so darauf geeicht, dass du bereits reich bist und erschafft dann natürlich und leicht noch mehr Fülle. Auch im Außen, wenn gewünscht. Und glaubst ja gar nicht, wie oft sich bei mir Klienten über Armut beklagten und dann, wenn ich sie mal bat, ihren gesamten Reichtum aufzuzählen, peinlich berührt feststellten, wie viel sie einfach ausgeblendet hatten. Gesundheit, Beziehungen, Geld irgendwo auf einem Sparkonto, eine Immobilie auf Mallorca, hups, da war ja noch was. Wenn wir nicht regelmäßig in Dankbarkeit auf das schauen, was da ist, dann blendet unser Geist das einfach aus. Ich bin mittlerweile sehr gut im Manifestieren von Zielen, auch in materiellen Zielen. Und ich stelle immer wieder erstaunt und erschrocken fest, dass ich mich regelrecht dazu zwingen muss, das Erreichte auch zu genießen, anstatt einfach die nächste Möhre sofort am Horizont aufzuhängen und weiterzurennen. Besitztum. Eine spannende Frage. Wie viel materiellen Besitz braucht ein Mensch, damit er sich entspannen kann? Und wann fängt Besitz an, uns zu besetzen? Es gibt viele Befragungen, die zeigen, dass Geld sehr wohl einen Einfluss auf unser Glücksempfinden hat. Allerdings nur bis zu einer gewissen Einkommensgrenze. Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman analysierte die Ergebnisse einer Umfrage mit mehr als 450.000 Amerikanern, um die Frage zu beantworten, bis zu welchem Punkt macht mehr Geld glücklicher. Und er kam auf eine magische Grenze von ca. $75.000 verfügbaren Haushaltseinkommen. Auch darüber hinaus kann zwar die Lebensqualität verbessert werden, doch die emotionale Zufriedenheit nimmt nicht mehr zu, beziehungsweise der Stress nicht mehr ab. Ich behaupte sogar, wenn du deinen materiellen Reichtum ab dieser Grenze nicht wieder anfängst, sinnvoll mit allen zu teilen, nimmt dein Stress sehr wahrscheinlich sogar wieder zu. Es macht aus meiner Erfahrung durchaus Sinn, nach einem angemessenen Level an materiellem Besitz zu streben. Jeder von uns ist herausgefordert, sein individuell passendes Maß achtsam herauszufinden. In meinen sogenannten spirituellen Zeiten habe ich Sicherheit primär in mir gesucht und aktiv dafür gesorgt, kaum etwas zu besitzen. Wie sehr mich diese stetige materielle Unsicherheit unbewusst die ganze Zeit gestresst hatte, fand ich erst nach meinem Unfall heraus. Bis dahin hatten wir als Familie quasi von der Hand in den Mund gelebt. Was reinkam, wurde ausgegeben und Sparen empfand ich bis dahin als voll unsexy. Dieses Going with the Flow funktioniert gut, wenn alle im System intakt funktionieren. Doch dann crashte ich eines Tages bei der Landung nach einem Fallschirmsprung und brach mir dabei die Wirbelsäule. Plötzlich war ich mit der Möglichkeit konfrontiert, im Rollstuhl zu sitzen und nicht mehr wie gewohnt jeden Tag zu arbeiten. Ich lag viel im Bett und hatte Zeit zum Nachdenken. Und mir wurde erschreckend bewusst, dass unser familiäres System keinerlei Rücklagen für solche Krisen angelegt hatte. Mir wurde klar, dass dies vielleicht okay ist, wenn du alleine als Asket in einer Höhle sitzt und dort nach Wahrheit suchst. Doch als Vater, als Ehemann, als Unternehmer mit Angestellten und Verpflichtungen unseren Geschäftspartnern gegenüber war dies schlicht unverantwortlich. Ich war zum ersten Mal bereit zu sparen, nicht aus Angst, sondern einem Verantwortungsgefühl heraus. Mein Ziel war ein finanzielles Sicherheitspolster. Dafür brauchte ich eine konkrete Zahl. Ich addierte also alle laufenden Ausgaben eines Monats und multiplizierte sie mit 6. Mit dieser Summe würde unser System im Ernstfall ein halbes Jahr lang ohne Einnahmen überleben können. Und so entdeckte ich Sparen als eine geistige Tugend und eine ökonomische Schwerkraft. Es ist mit dem Sparen nämlich so eine Sache. Auch das kannst du in beide Richtungen übertreiben. Du kannst sinnlos Geld horten, wie einer meiner Vermieter, den niemand wirklich mochte. Aber ein einsamer, unzufriedener Kauz geizte mit jeder anfälligen Reparatur, das war echt ätzend, ihn darum zu bitten, und lief in armseligen Klamotten umher. Als er starb, hinterließ er ein riesiges Vermögen, viele Immobilien und Privatwälder. Als ich dies erfuhr, war mein einziger Gedanke, wie viel Freude hätte dieser Mensch sich selbst und vielen anderen zu Lebzeiten bereiten können. Er hätte mit seinem Ersparten ganze Kinderheime aufbauen und unterhalten können. Auf der anderen Seite kenne ich besonders im kulturell-kreativen Bereich sehr viele Freigeister, die gar nichts zurückgelegt haben. Manche jammern darüber, andere idealisieren es als Freiheit oder Vertrauen ins Leben. Doch wenn ich ihnen aufmerksam zuhöre, ist die finanzielle Knappheit doch oft ein negatives Thema. Es wirkt im Untergrund wie ein permanentes Störfeld aus Unsicherheit, Frust und Sorgen. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass nicht zu sparen selten etwas mit wahrer Unabhängigkeit, sondern meistens etwas mit Disziplinlosigkeit zu tun hat. Von meinen Klienten höre ich sehr häufig, ich würde ja gern sparen, doch es reicht ja jetzt schon vorn und hinten nicht. Oder sie legen etwas beiseite und dann kommt immer etwas dazwischen. Eine überraschend anfällige Reparatur, eine Nachzahlungsforderung vom Finanzamt oder ein Kaufrausch. Das sieht vielleicht zufällig aus, ist es aber nicht. Das sind die Tricks unseres eigenen Unterbewusstseins, mit denen wir uns in dem Level an materieller Fülle halten, an das wir gewohnt sind. Solange wir nicht wirklich sparen wollen, sieht es immer so aus, als wenn es nicht geht. Doch du kannst dich ganz leicht überführen. Wenn der Staat von heute auf morgen eine 10%ige Extrasteuer erheben würde, die ohne Wenn und Aber für uns alle anfällt, dann würdest du dich wahrscheinlich laut beklagen, aber du würdest Wege finden, dein Leben dennoch zu managen. Stimmt's? Es geht also.